Was ist die innere Gottesverehrung? Die innere Gottesverehrung ist die Ehre, die man Gott nur mit den Fähigkeiten des Geistes, das heißt mit dem Verstand und mit dem Willen erweist. Ja, die innere Gottesverehrung, der Kult, den man direkt durch seinen Geist, durch seine Seele Gott zukommen lässt.